1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu Plan B mit Klaus Fiel. Mit mir, Klaus Fiel. Zum Ende des Spiels hin legte sich ein Schatten auf die Partie, wie wir mittlerweile alle wissen. Aber ich wollte zum Ende des Tages hin nicht mit dem Hintern umwerfen, was ich mir den ganzen restlichen Tag über anlässlich Fortuna durch den Kopf hatte gehen lassen. Deshalb steht die Sendung und auch ihr Titel in der heutigen Sendung das Thema entsprechend: Fortuna. Gerade gehört die Godfathers. Birth, School, Work, Death, also Geburt, Schule, Arbeit, Tod, Fußball. Manchmal beschränken sich die Dinge im Leben auf solche Dinge Fortuna. Es kommt häufiger vor, dass ich hier an dieser Stelle eher akustisch und leicht sentimental gefärbten Liedern den Vorzug gebe. Mitternacht halt, blaue Stunde, Blue. Heute freilich fällt mir das wirklich schwer. Den ganzen Tag lang nämlich zogen vor meinem geistigen Auge immer mal wieder hupende Autokorsos vorbei. Ich sah wehende Fahnen, hörte windschiefe Gesänge und fragte mich am Ende mehrfach, ob ich innerhalb der letzten 2 oder 3 Wochen irgendwann vielleicht einmal eingeklemmt zwischen euphorischen Fortuna Düsseldorf-Fans in der Düsseldorfer Altstadt versackt sein könnte. Oder zumindest, ob da zuletzt nicht vielleicht doch ein mehrstündiger Aufenthalt im Düsseldorfer Hauptbahnhof gewesen war, in dessen Verlauf sangesfreudige Anhänger meinen Weg gekreuzt hatten. Aber so sehr ich mir auch den Kopf zerbrach, da war nichts, rein gar nichts. Kein Düsseldorf. Und trotzdem, wo zuletzt ich gehe und stehe, dreht sich im Grunde alles um nichts anderes als Fortuna Düsseldorf. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt hier mit der Botschaft hausieren ginge, ich sei der größte Fortuna-Fan auf Erden. Aber zum Mitfiebern, zur Sympathie reicht es. Warum? Es könnte an den Trikots liegen. Rot, wahlweise auch rot und weiß. Beide Farben sind mir vertraut. Die Rothosen. Mit denen nämlich bin ich gewissermaßen groß geworden. Und jeder, der mit Fußball auch nur ansatzweise etwas am Hut hat, wird bestätigen, die Trikotfarben deines Heimatvereins lassen dich dein ganzes Leben lang nie so richtig los. Fortuna, die Trikotfarben deines Heimatvereins. Damals in Westfalen. Die Gegner hießen SC Herford und TuS Aalen. Der erste Verein bei uns in der Stadt war die Hammer-Spielvereinigung, die Rothosen. Von Fortuna Düsseldorf hatte ich als Knirps, wenn überhaupt, eine sehr vage Vorstellung. Spiele meiner HSV gegen Fortuna schienen mir damals unvorstellbar. Unterhalb der Bundesliga gab es damals die sogenannten Regionalligen. Nach meiner Erinnerung waren das bundesweit 5 an der Zahl. Dann schon kamen die Verbandsligen, von denen es quer durch Deutschland unzählige gegeben haben muss. Die Meister der Verbandsligen konnten sich mittels der damals schon existierenden sogenannten Relegation für die entsprechenden Regionalligen qualifizieren. Und ich persönlich glaube, dass im Rahmen einer dieser Relegationen ich erstmals mit Fußball aus dem Düsseldorfer Raum in Berührung kam. Nicht allerdings mit der Fortuna. Nein, es war der VfR Neuss, der sich Mitte der 60er Jahre anschickte, in die alte Regionalliga West aufzusteigen und in diesem Zusammenhang auf meine Rothosen traf. Im Nachhinein würde ich sagen, dass es dieser Verein war, der VfR Neuss, der meine musikalische Sozialisation geprägt hat wie vermutlich kein zweiter Fußballverein. Bringt Neuss, bring the Neuss, forderte viele Jahre später in den 80ern die amerikanische Rapgruppe Public Enemy. Und auch die US-Band Tuxedo Moon beeindruckte mich insbesondere mit einem Titel namens What Use, innerhalb dessen sie forderte, gebt mir das neue Neuss, New Neuss. Black on the face. Die wunderbare Lissy Trulli. Glückwunsch, Fortuna Düsseldorf. Aufstieg in Liga 1, neue Geräusche in der ersten Liga. Fortuna. New Noise. Noise. Was eigentlich wurde aus dem VfR Noise? Damals gelang der Aufstieg in die alte Regionalliga West. Und es kam sogar zum Duell mit der großen Fortuna. Ich hab's nachgelesen. In der Saison 67-68 gewann Noise beide Spiele. Maßgeblich beteiligt daran war ein Mann namens Kohn, Ulrich Kohn. Der Mann wusste, wo das Tor steht. Vor seiner Station in Neuss hatte er für die Arminia aus Bielefeld in rund 60 Spielen 30 Mal zugeschlagen. Nicht schlecht, oder? Fußball ist ein Tagesgeschäft. Den VfR Neuss hat es inzwischen nach fast ganz unten verschlagen. Und die Arminia darf sich letztendlich freuen, nicht dort gelandet zu sein, wo die Fortuna zwischenzeitlich zu Hause war. In der vierten Liga. Vierte Liga. Ich kenne wirklich viele Fußballbegeisterte, für die dieser Begriff etwas Unwirkliches hat. Vierte Liga, wie meinst du das? Spielen die da auch Fußball? Und so weiter. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es, wenn ich es recht bedenke, eigentlich nur einen, dem man auch mal unvermittelt mit der Frage kommen kann, sag mal, wie hat eigentlich der FSV Salmrohr am Wochenende gespielt? Er, von dem ich spreche, ist übrigens ein Verwandter des ehemaligen Löwentrainers, Werner Lorand. Vor Jahren mal klingelte er gemeinsam mit einem Freund an der Haustür. Ich öffnete, ließ die beiden erst gar nicht rein und sagte nur, ich wolle mir kurz die Schuhe anziehen. Dann zischten wir los. Vierte Liga. Zum Spiel der Union aus Solingen gegen Fortuna Düsseldorf. But Fortuna. Fortuna Düsseldorf. Was ich an der Fortuna mag? Nun, zum Beispiel die Auswärtsspiele. Wenn Fortuna kam, war die Hütte eigentlich immer voll und der Gästeblock ein riesiges Knäuel aus rot und weiß gekleideten Fans. Sangesfreudig. Zugegeben, dafür habe ich sie immer ein wenig bewundert sogar. Mit Lieblingsspielern eines Vereins ist das ja immer so eine Sache. Die Älteren erzählen dir immerzu wahre Wunderdinge über Spieler, die du selber altersbedingt nie hast sehen können. Früher. So fangen die Beschreibungen an, die im Folgenden dann oft kein Ende nehmen. Pokalerfolge, Meisterschaften, internationale Berufungen und so weiter. Aber was nützt das, wenn die Mannschaft aktuell unterklassig spielt, ohne absolute Top-Leute, und du einzelne Spieler des Teams trotzdem so sehr magst, dass eben sie deine Lieblingsspieler sind und nicht die Altinternationalen, die du nie hast spielen sehen? So gesehen ist mein Fortuna-Lieblingsspieler natürlich ganz klar Marek Lesniak. Ein liebenswerter Wandervogel, den es zum Ende seiner Karriere hin nach Münster verschlagen hatte, zu den Preußen. Beim Spiel gegen Fortuna vor vollem Haus verließ Marek kurz vor Schluss das Feld. Eine Auswechslung. Durchs ganze Stadion ging ein Raunen und ein Rufen. Erst leise, dann lauter, begleitet von rhythmischem Klatschen. Marek Lesniak verstand die Signale und lief gemächlich und freundlich winkend eine Ehrenrunde. Begeistert gefeiert von beiden Blöcken der Gegengrade der Tribüne. Das Spiel selber lief während dieser Minuten eher nebenbei. Und es war nicht die vierte Liga, es war die dritte. Warm reactions to make an open heart cry. Tactile, sticky, warm sensations from this world outside. From this world outside. Empty eyes and perfect sunsets, backed by a mountain we know. Empty eyes, confusing symbols. Why don't you come outside? Why don't you come outside? Homely words in perfect chorus. Keep me from this vision tonight. Rental cars and smiling faces. Why don't you come outside? Why don't you come outside? Time, keep me warm tonight. Cause this is where I will be. Tell me nothing's wrong. Tell me nothing's right. Medicine, give me what I need. Time, give me one, two, nine. This is where I will be. Everything is here, everything is now. Medicine, give me what I need. Bus, cars, hotels, supermarkets. We love sunrise, blue lake, empty billboards. Why don't you come outside? Why don't you come outside? Time, give me one tonight. Cause this is where I will be. Tell me nothing's wrong. Tell me nothing's right. Medicine, give me what I need. This is where I will be. Everything is here. Everything is now. Medicine, give me what I need. And there's a question I've been meaning to ask you. How do you feel about Europe? Does it surprise you on the continent you don't feel the same? 'Cause I've been here for days and I've never felt so poor. And I don't know what I am looking for, but it feels like we've made it. And before these memories fade in, you will ask again if this is really happening. And I just wanna be closer to you. And there's nothing left we need to prove. You said this is life. Fortuna. Übrigens gibt es Fortuna nicht nur als Fußballverein, sondern auch als Pop-Label Fortuna Pop. Auf diesem Label veröffentlichen Bands wie zum Beispiel The Pain of Being Pure at Heart oder auch die gerade gehörten Hello Darling mit einem aktuellen Song Europe. Fortuna Düsseldorf, zurück zum Fußball. Lumpi, finde ich gut. 6 Niederlagen am Stück, ein Drama aus jüngerer Geschichte. Aber kein Trainerwechsel, auch gut. Sommer 89, Anthony Buffo kommt mit finanzieller Hilfe der Toten Hosen zur Fortuna. Dann gibt's da noch das legendäre Endspiel gegen Barca, 4-3. Und mir fällt Magdalena ein. Wie alt mag sie sein? 18 Jahre vielleicht, rote Haare und egal was sie trägt, irgendein Fortuna-Motiv prangt immer auf ihrer Kleidung. Von den Heimspielen der letzten 10 Jahre hat sie meines Wissens so gut wie keins verpasst. Sie, Magdalena, ist die Tochter vom Kabelwurm, ein alter Freund, eigentlich Nico. Aber früher, als wir unsere Zeit in Amateurbands totschlugen, flickte er immer die kaputten Kabel, wahlweise die der Anlage oder aber die vom Bandbus. Kabelwurm nannten wir ihn. Wir hatten einfach das Gefühl, Nico sei in der Lage, wie ein Wurm ins Innere aller nur denkbaren Kabel vordringen zu können. Hinterher klappte dann wieder alles. Glück gehabt. Fortuna. Zuletzt in Dänemark auf dem Spot-Festival. Ich war unglaublich erstaunt, wie viele Leute dort mich auf den aktuellen Fortuna-Stürmer Ken Ilse ansprachen. Nun ist Dänemark ein kleines Land, 5 Millionen Einwohner etwa, und da lässt sich schnell denken, dort kenne jeder jeden. Trotzdem, diese Anteilnahme überraschte mich schon. Spielt Ilse gegen Hertha? Ich weiß es nicht, sagte ich wahrheitsgemäß, ich denke aber schon. Bei einem Dänemark-Abend im letzten Winter mit 3 dänischen Bands im Kölner Club Stadtgarten, pardon, dass ich hier gerade den Namen dieser Stadt erwähnt habe, es ließ sich nicht umgehen, Klammer zu, war übrigens auch Ken Ilse erschienen und ich durfte mich sogar einige Minuten mit ihm unterhalten. Durfte, ja. Vor Fußballern, Profis insbesondere, habe ich bis heute diesen riesigen Respekt nie so ganz verloren, den ich schon als Kind vor ihnen hatte. Ich befragte Ilse zum kommenden Gegner der Fortuna. Zur Erinnerung, Dezember etwa letzten Jahres. Starke Abwehr, sagte er mit sorgenvoller Miene und sollte, wie sich Tage später zeigte, nicht ganz Unrecht behalten. Der SC Paderborn jedenfalls holte sich alle 3 Punkte. Schon gut, Fortuna. Oh, Fortuna. Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, und die allermeisten werden es wissen, zum Ende des Spiels hin, des heutigen Spiels hin, legte sich ein Schatten auf die Partie. Es gab einen Platzsturm von zahlreichen, von Tausenden, von Zuschauern, von Fans. Glücklicherweise ist zumindest nach meiner Kenntnis niemand verletzt worden, aber das Spiel war eben noch nicht zu Ende und driftete an der Grenze zum Irregulären eine Zeit lang vor sich hin, bevor es dann wieder angepfiffen werden konnte. Was mich an solchen Dingen stört, ist in erster Linie, so blöde das vielleicht klingen war, mag, dass nicht alle der im Stadion anwesenden Zuschauer die Gelegenheit bekommen, sich nach dem Spiel von der Mannschaft zu verabschieden, sich bei der Mannschaft zu bedanken, dass die Mannschaft ihrerseits nicht die Gelegenheit bekommt, nicht die Chance hat, eine Ehrenrunde zu laufen, so wie ich eben versuchsweise in aller Kürze eine skizziert habe. Ich glaube, auch so etwas ist für einen Fußballer ein großer Moment, sich seinerseits bedanken zu können. Das wird nicht nur in Düsseldorf, sondern seit einer geraumen Zeit auch bei anderen Meister- und sonstigen Feiern von wenigen verhindert, deren Motiv aus meiner Sicht am Ende womöglich nichts weiter als plumper Egoismus ist. Fortuna. Eine Welle nichtsdestoweniger der Sympathie. Großes Hurra, Fortuna. Die Fairness gebietet auch über die Hertha einige Worte zu verlieren. Ein schwieriges Unterfangen, wenn man, so wie ich, bei der Mannschaftsaufstellung bereits nach Nennung des Torwarts passen muss. Früher, da gab's den Funkturm, den Uwe Kliemann und Holst am Zoo, die legendäre Hertha-Kneipe in der Joachimsthaler Straße. Aber heute schwer zu greifen, diese Truppe. Kein Lamberts, kein Zewe, keine Alofsbrüder, kein Beister, keine echten Meister ihres Fachs, so könnte man meinen, erfahren allerdings in Sachen Relegation. Viele Male nach meiner Erinnerung musste die Hertha sich mühen in entscheidenden Spielen gegen Mannschaften, die heute vermutlich kaum noch jemand kennt. Borussia Neunkirchen oder aber der FK Pirmasens. Der Dorfverein SV Alsenborn, Mannschaften aus Kleinstädten, die ohne auch nur den Ansatz des heute gängigen Sponsorings plötzlich an die Tür zur ersten Liga klopften und inzwischen in den Niederungen irgendwo zwischen Liga 5 und 7 oder noch darunter ihr Dasein fristen. Die Young Marble Giants des Profifußballs. Vergleiche dürfen bekanntlich ja hinken. Ich bitte um Nachsicht. Pirmasens am Rand des Pfälzerwaldes. 40.000 Einwohner. Kommen und gehen, Glanz und Verfall. Noch im letzten Jahr befand ich mich bei einer Gelegenheit ganz in der Nähe der Stadt und las mit großem Interesse in einer herumliegenden Tageszeitung einen größeren Artikel über eben diesen Verein und einen seiner ehemaligen Profis, Horst Nussbaum. Der hatte es später als Produzent und mit neuem Künstlernamen, Jack White, wenn schon nicht zu Ehren, so doch immerhin zu Ruhm gebracht. Sein damaliger Trainer in Pirmasens, Name entfallen, kam innerhalb des Artikels ebenfalls zu Wort. Der Horst, sagte er darin sinngemäß, der spielte auf den langen Busfahrten unentwegt zur Gitarre und sang. Und er übte und übte. Er hatte ja auch genug Zeit dafür. Genug Zeit. Was der ehemalige Trainer damit meinte, Nussbaum war in Pirmasens augenscheinlich so gut wie nie zum Einsatz gekommen. Kein Mann für Düsseldorf also. Wohl aber einer für Berlin. Dort nämlich heuerte Nussbaum zum Ende seiner Karriere hin an. Freilich bei Tennis Borussia. Fortuna. Die Spiele im alten Rheinstadion. Eins dort sah ich einmal vor einer Kulisse von 2500 Besuchern. Die Durchsagen des Stadionsprechers waren allesamt nicht zu verstehen, so sehr hallten sie durch die menschenleere Schüssel. Das Paul-Janes-Stadion im Stadtteil Flingern, benannt nach dem gleichnamigen Nationalspieler Paul Janes. Heute kicken dort die Amateure. Nach dem Spiel entdecke ich den Ex-Profi Thomas Bredaric unter einem Baum stehend mit dem Handy am Ohr. Fußballer müssen nach dem Ende ihrer Karriere pausenlos telefonieren. Ebenso wie Trainer, ob nun mit oder ohne aktuellen Vertrag. Sekunde bitte. Aus der Nähe betrachtet staune ich gelegentlich, wie zierlich und mitunter klein die Akteure oft sind. Laufwunder, Kraftpakete, Dribbelkönige. Auf dem Bildschirm erscheinen sie oft dreimal so groß. Mit Ausnahme natürlich des Ex-Fortunen Sven Demand. Den sah ich einmal auf einem Wochenmarkt am Käsestand, mit dem Handy in der Hand. Ich betrachtete ihn unauffällig und staunte, meine Güte, hat der Oberschenkel. Das wäre was zum Weitersagen an die Enkel, wenn ich denn welche hätte. So oder so, es ist eine fremde und wundersame Welt, in der sich ein Aufstieg nun einmal nicht wirklich planen lässt. Vergleiche hierzu die republikweit als Dosenkicker belächelten Akteure des RB Leipzig. Für sie gilt wieder einmal hängen geblieben in der vierten Liga. Mit vermutlich reichlich ausgetüftelten Plänen in den Vorstandsschubladen, die offensichtlich aber nicht aufgehen. Für mich persönlich gibt es am Ende des Tages eh nur einen Plan. Der Plan. Und ausgerechnet von dem stammt mein Lieblings-Fortuna-Lied. Ein Mann, ein Ball, Fortuna. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Kein Ball, kein Schuss.